Die Delegation des Antiimperialistischen Forums Deutschlands unter Leitung von dessen Vorsitzenden Michael Kott besuchte Mangyongdae, den Geburtsort von Präsidenten Kim Il-sung, das Parteigründungsmonument, den Ehrenfriedhof der gefallenen Teilnehmer des Vaterländischen Befreiungskrieges und das Denkmal der drei Katas für die Vereinigung des Vaterlandes.